der VfL Podcast. Ho, ho, ho, ho, liebe Wölfe-Radio-Zuhörer, herzlich willkommen. Rudolf bremst gerade so ein bisschen ab. Willkommen zur Weihnachtsfeier quasi hier im Wölfe-Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr bei der letzten Wölfe-Radio-Folge im Jahr dabei sein wollt. Und wie es sich für eine schöne Weihnachtsfeier gehört, habe ich mir auch Gäste eingeladen, die wir gleich hören werden im Wölfe-Radio-Fan-Talk. Und da sprechen wir natürlich über das, was so in Köln passiert ist. Und natürlich das Pokalspiel in Nürnberg, aber auch so den Rest, was so passiert ist in dieser Halbserie, nochmal Paroli laufen lassen und noch einen kleinen Ausblick wagen. Muss der VfL sich zum Beispiel verstärken in der Winterpause? Ja, bis dahin würde ich sagen, erstmal schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mir extra hier so ein paar Kekse selber gebacken. Mal gucken. Oh. Wow. Hm. Oh, Moment mal, bitte. Please hold the line. Bitte warten. Please hold the line. Bitte warten. Ja, köstlich. Schnell mal mit dem Tetrapack Glühwein. Wenigstens ist er lauwarm. Okay, ja, wollen es auch nicht künstlich in die Länge ziehen hier. Ja, auch mit dem linken Stiftzahn. Ja, und wollen uns natürlich dann der Sache widmen, weswegen ihr eingeschaltet habt. Und schon mal danke, dass ihr es so oft getan habt in dieser Saison. Und das Wölfe-Radio lebt von euch. Und ohne euch würde ich das Ganze nicht machen. Deswegen an dieser Stelle schon mal einen schönen Dank. Und mit dieser kurzen Einleitung begrüße ich meine Gäste. Wölfe-Talk. Ja, und bei der Wölfe-Radio-Weihnachtsfeier habe ich mir, wie angekündigt, nette Gäste heute eingeladen. Und ich finde es sehr toll, dass sie sich die Zeit genommen haben für den Wölfe-Radio-Fan-Talk, den letzten in diesem Jahr. Und begrüße den Niklas. Moin, ich bin Niklas, auch mehr oder minder bekannt als Capwill 45. Und ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne, Capwill 45. Da fehlt noch das @-Zeichen davor. Das ist nämlich so die Kennzeichnung bei Twitter. Und das ist so ein markantes Zeichen meiner Gäste heute. Die sind alle sehr viel in diesem Medium unterwegs. Und da begrüße ich auch den Dennis. Er ist @Voptikal. Grüß dich, Dennis. Hallo, moin. Und last but not least, auch sehr aktiv bei Twitter, ist der Daniel, auch bekannt als @Kesdorfer25. Hi Daniel. Ja, hallo. Sehr schön, dass ihr da seid und wir wollen auch gar nicht lang vertun mit Rumgelaber allgemeiner Natur. Wie geht's euch denn? Ich denke mal nach dem 2-0 und dem Pokalsieg, Anführungsstrichen, weiterkommen im Pokal gegen Nürnberg, da kann man sich zumindest den Mund abputzen und sagen, man ist im Viertelfinale. Daniel, war es so, wie du es dir vorgestellt hast, das Spiel, oder eher nicht so? Ja, ich habe ja von vornherein eigentlich schon immer, wenn ich denn mal was geschrieben habe, schon gesagt, dass es ein harter Kampf geben wird am Ende gegen den Tabellendritten der zweiten Liga, der bisher eine ja gar nicht so schlechte Saison spielt, der natürlich auch gestern wieder gezeigt hat, warum er denn auch Tabellendritter ist in der zweiten Liga. Wir haben uns vor allem in der ersten Halbzeit das Leben teilweise wirklich, wirklich sehr schwer gemacht und auch in der zweiten Halbzeit kam relativ wenig nach vorne, dann ging es in die Verlängerung und ich dachte mir, durch unsere Einwechslung, die wir spät nochmal durchgeführt haben, mit einem Origi, mit einem Didavi, das ist dann natürlich nochmal die Qualität, die uns dann nochmal ein bisschen besser macht gegenüber einem Zweitligisten und ja, dann am Ende 2-0 am Ende, ja, Mund abputzen, in die nächste Runde einziehen und ja, heute dann die nächsten Gegner scouten, die möglichen. Und dann schauen wir mal, werden ja wahrscheinlich sowieso wieder die Bayern werden, wenn sie dann weiterkommen. Ja, davon gehe ich mal aus, ist ja logisch. Ne? von daher schauen wir einfach mal, was da so passiert. Aber überrascht hat es mich gestern nicht, dass wir erstmal weitergekommen sind, ist gut. Wie das zustande gekommen ist, ja, es ist immer wieder der Pokal, wir wissen alle, wie die Gesetze dort sind. Der Kleine schlägt mal gerne den Großen, vielleicht gibt es heute auch noch die ein oder andere Überraschung, aber ich bin soweit erstmal zufrieden, eine Runde weiter und dann schauen wir mal, ja, was da noch Niklas, geht. Niklas, warst du auch zufrieden oder doch überrascht, dass wir uns doch, so habe ich es ja gesehen, auch sehr, sehr lange, sehr, sehr schwer getan haben gegen einen kampfstarken Gegner? Also überrascht war ich nicht. Also für mich war das klar, wenn Nürnberg als Dritter der zweiten Liga ein Heimspiel hat, dass die vor allem in der ersten Halbzeit alles geben werden. Und das hat man dann auch gesehen. Die haben sehr, sehr gute Abwehrspieler gehabt, denn an denen ist da überhaupt nichts vorbeigekommen. Und die haben dann halt auch nach vorne viel mehr hingekriegt als wir. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen erschreckend, dass wir tatsächlich wieder so die 60, 70 Minuten gebraucht haben, um wirklich so richtig ins Spiel zu kommen und davor wirklich nur der andere, der Gegner, im Spiel war. Ja, das reiche ich gleich mal rüber an Dennis. Was glaubst du denn, warum haben sich denn unsere so schwer getan? Tja, das wüsste ich wahnsinnig gerne, weil das ist ja wirklich ganz bezeichnend, gerade jetzt in den letzten beiden Spielen, oder halt auch im Spiel davor gegen Leipzig, diese ewige Anlaufzeit, die immer haben, um richtig ins Spiel zu kommen. Und ich habe sogar die Vermutung, wenn wir gegen Köln nicht verloren hätten, sondern irgendwie vielleicht noch knapp gewonnen hätten oder einen Unentschieden geholt hätten, dann hätte es in diesem Spiel wahrscheinlich noch länger gedauert, bis sie im Spiel waren. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das aufgeweckt hat, aber das war dann sehr, sehr spätwirkend. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich tue mich wahnsinnig schwer damit, das zu verstehen, wie eine Mannschaft, die vom Potenzial her so viel drauf haben müsste und es ja auch schon gezeigt hat, ganz plötzlich solche Gruselspiele immer wieder einlegt. Und gerade jetzt in den letzten Wochen war das ja teilweise erschreckend, um dann ganz plötzlich wunderbar gut zu werden, sodass es irgendwie alles verwischt. Also ja, da gehen wir auch gleich nochmal genauer auf Spurensuche. Niklas, aber vielleicht dann noch einmal, es ist ja ein Unterschied, ob man selber schwer ins Spiel kommt oder ob man dem Gegner so viel zugesteht letztendlich, weil wenn es bei einem selber nicht klappt, könnte man ja theoretisch die Abwehr massieren. Das ist aber auch nicht passiert. Also was hast du da denn für eine Erklärung? Also mir ist so vor allem im Spiel gegen Leipzig und das war gegen Nürnberg dann auch so, dass die aufgefallen, dass die beiden Mannschaften so ab der 70. Minute waren die halt so gut wie K.O. auf einmal. Und das hat man dann Nürnberg vor allem auch in der Verlängerung angemerkt, dass die nicht mehr wirklich bei Kräften waren. Und bei Leipzig war das ziemlich genauso. Als die Dampf gemacht haben in der ersten Halbzeit, haben wir überhaupt kein Wasser gesehen. Aber als die dann auf einmal nicht mehr die Kraft hatten, jeden Ball hinterherzugehen und mit das hohe Pressing zu fahren, dann konnten wir auf einmal richtig gut spielen und hätten das Spiel dann fast noch gewonnen. Aber also, ja. Meinst du, es war eine Taktik? Wir lassen sie einfach mal 70 Minuten machen und dann legen wir sie um? Naja, das ist gar nicht so verwerflich, weil Schmidt ist ja bekannt dafür, was er halt in Mainz gespielt hat, war ja eher eine Kontermannschaft. Und ich denke, das ist tatsächlich gar nicht so abwegig, dass Schmidt denen gesagt hat, lasst erstmal ein bisschen defensiver, lasst erstmal ein bisschen lockerer und zum Ende hinaus, dann wechseln wir in unserer Offensive ein, zwei Mal und dann versuchen wir mit frischen Kräften die platte Mannschaft ein bisschen zu erdrücken und davor so wenig Gegentore wie möglich zu bekommen. Und das hat halt... Ist aber viel Risiko, wenn der Trainer sowas anbietet. Natürlich ist das viel Risiko, aber es hat halt, wenn man es so haben möchte, hat es halt gegen Leipzig, Köln und Augsburg hat es halt geklappt. Natürlich ist das nicht schön für den Betrachter und ich wünsche mir auch was so komplett anderes, ne? Ist klar. Aber vielleicht war das geschuldet der taktischen Marschroute von ihm. Kannst du dir das vorstellen, Daniel? Und vor allen Dingen, was nehmen wir denn, du hast ja eben gerade schon mal so leicht zu einem Fazit da angesetzt nach dem Spiel, was nehmen wir denn grundsätzlich mit, außer jetzt, dass die Mannschaft offensichtlich fit zu sein scheint? Ja, also ich, um da nochmal aufzugreifen, also gegen Leipzig haben wir natürlich auch einen Gegner, der mitspielt, der attraktiven Offensivfußball zelebrieren kann, auch wenn da einige Leute gefehlt haben. Also ich bin da so ein bisschen unschlüssig. Klar kann das einerseits ein bisschen Taktik sein, andererseits bringt es uns nicht viel, uns hinten reinzustellen, weil es die Gegner natürlich auch nicht zulassen. Die Gegner wissen auch, scouten auch eine Zeit lang schon immer, wie wir denn auch spielen, auch jetzt unter Schmidt. Und sie sehen natürlich auch, dass wir ein Problem haben, wenn wir selbst das Spiel oftmals machen müssen. Uns fehlen Ideen, das war gestern wieder zu sehen, auch Nürnberg natürlich, die sehr defensiv standen und sehr kompakt, relativ oft mit 10 Leuten hinter, ja, in der eigenen Hälfte oder auf jeden Fall auch hinter dem Ball. Viele gingen dann wieder über unsere Innenverteidiger, die versuchen mussten, das Spiel dann aufzuziehen, unsere Außenverteidiger auch. Mir fehlen da oftmals so ein bisschen die Ideen. Klar sind wir konditionell sehr fit, das steht außer Frage. Natürlich können wir jetzt auch im Winter nicht allzu viel konditionell machen, da natürlich die Winterpause auch sehr kurz ist. Aber ja, ob es jetzt nur die Lösung ist, das ganze Spiel so aufzuziehen, weiß ich noch nicht. Ja, teilweise, ja, weiß ich nicht, fehlen mir manchmal auch so ein bisschen die Worte. Ihr habt es vorhin noch mal kurz ja, angeschnitten, dass ihr euch das auch nicht erklären könnt, was da großartig passiert. Ich hätte im Grunde genommen eigentlich nur so ein bisschen den Vorschlag, sich vielleicht darüber mal Gedanken zu machen, oder glaube eigentlich, dass die Mannschaft einfach ein Mentalitätsproblem teilweise hat. Sprich, ja, die Charaktere, keiner möchte so ein bisschen in die Bresche springen. Dass der Faktor Leadership irgendwie auf dem Platz kommt mir auch noch nicht so ganz durch. Immer wird gepredigt, dass Mario Gomez vorne im Sturm und auch mit der Binde um den Arm unser Leader sein soll. Mir kommt das irgendwie so ein bisschen, ja, kommt das so ein bisschen wenig durch insgesamt, was er da so macht. Auch das Thema Pushen von anderen Spielern ist in meinen Augen auch noch nicht so stark von ihm jetzt ausgehend. Gestern auch wieder, er hat da ein bisschen mehr mit sich selbst gehadert, vielleicht auch schon, ja. Ja, dem fehlt so ein bisschen Erfolgserlebnis, habe ich so den Eindruck. Das, ne? Also natürlich das, auch, was, ja, klar. Was so da reingeht. Ich würde, also für mich, ich habe mal mir die Zahlen natürlich auch, ihr wisst ja, gucke ich mir immer sehr gerne an in diesem Zusammenhang. Das lässt eigentlich auf ein ganz passables, Anführungsstrichen, Auswärtsspiel von uns schließen. Also wir haben 20 Torschüsse abgegeben, eine Passquote von 85, was ja dann vor allen Dingen auch zum Schluss sich bemerkbar gemacht hat, wo wir den Ball auch vernünftig und den Gegner haben laufen lassen, haben mehr Ballbesitz erzielt, was jetzt auch nicht verwunderlich ist, weil wir ja den Gegner ja sozusagen dann zum Kontern eingeladen haben. Aber was mir besonders aufgefallen ist, dass der Gegner deutlich zweikampfstärker war als wir. Und das habe ich gerade dann so, ich glaube, Niklas war es, der es angesprochen hat vorhin, dass wir so in der Innenverteidigung, dass die Nürnberger in der Innenverteidigung so stark gewesen sind. Die haben ja quasi alles abgeräumt und da sind wir natürlich wieder beim Thema Mario Gomez. Wird er nicht ein Stück weit dann auch von seinen Mitspielern zu alleine gelassen, Dennis? Das wirkt ein bisschen so. Man muss aber auch sagen, irgendwie von der Spielanlage, wenn man dann immer sieht, ich meine, das ist dann immer unfair zu vergleichen, aber wenn Origi dann reinkommt oder seine Position übernimmt, dann ist da immer noch ein ganz anderer Zug hinter, finde ich, weil der dann noch anders mit dem Ball umgeht als Mario. Und vielleicht ist es dann halt auch ein bisschen so eine Systemfrage. Gleichzeitig glaube ich aber, ja, gestern hat er auch wieder so eine Riesenszene und wenn er da ein bisschen mehr Glück hat, und das hast du halt, wenn du 2, 3 Tore machst, dann versenkt er das, den Ball halt im Tor und alles ist gut und dann werden wahrscheinlich auch automatisch die Statistiken besser. Das ist halt einfach so, dass es vielleicht einfach so ein bisschen eine Kopfsache ist, dass er ein Erfolgserlebnis braucht und dann wird das alles viel einfacher, weil letzte Saison im Endeffekt, von der wollen wir nicht so viel reden, aber da war es ja so, dass er vorne weggegangen ist und immer eigentlich ein gutes Beispiel gegeben hat. Kann ja auch noch kommen läuft in der Rückrunde. Sozusagen. Ja, eben. Niklas, sag ruhig. Also man muss zu Gomez aber auch sagen, dass diese Saison so gut wie keine einzige Flanke ankommt. Also die Flanken in dieser Saison sind einfach nur grauenhaft, was der William bisher an Flanken dargebracht hat. Ich weiß nicht, wo er da Spieler sieht, aber die kommen jedenfalls nie an. Und das ist halt wieder das Problem, das sich schon seit mehreren Jahren zieht bei uns, Monaten besser gesagt, dass wir halt keine richtigen Außenbahnspieler haben, die halt mal eine richtige Flanke bringen können. Und das Problem ist jetzt halt auch noch, dass die Außenverteidiger, wenn man sich anguckt, wer auf links da zuletzt gespielt hat, der William, der ein Rechtsfuß ist, und der Tesserand, der eigentlich ein Innenverteidiger ist, ist klar, dass das nicht die Wunderbringer sind, was die Flanken angeht. Und das ist echt ein Problem für Mario Gomez, weil er halt eben der Stoßstürmer ist, der auf Flanken angewiesen ist. Und wenn vorne keine Flanken reinkommen, die ihn adressieren, dann kann er halt auch nicht so viel treffen. Ich würde das sogar noch erweitern. Ich meine, Leute, ich liebe Maxi Arnold, ne? Aber ganz ich wusste, ehrlich, dass das kommt. Ganz ehrlich, wenn der noch eine Ecke oder einen Freistoß schießt in dieser Saison, ich glaube, ich gehe da persönlich runter und nehme ihm die Pille weg. Ne, Maxi ist so ein wichtiger und guter Spieler für uns, aber was da an Standardsituationen rauskommt, wo ich wirklich sage, das ist doch etwas, was man trainieren kann. Niklas, es geht ja genau wahrscheinlich in deine Richtung. Ja, das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden gestern beim Spiel, dass Arnold hat am Anfang die Ecken geschlagen, als die Davi nicht da war, das konnte ich nachvollziehen, aber als die Davi dann auf dem Platz war, hat Arnold weiterhin die Ecken geschlagen und das kann ich nicht nachvollziehen, warum das so ist. Eigentlich, wenn die Davi dann als ich als unser Stammeckenschütze dann auf dem Platz ist, muss doch er dann die Ecken schießen. Warum? Ja, hat er zum Schluss, glaube ich, auch gemacht. Weiter. Also so in der Verlängerung habe ich das öfter gesehen, dass er dann auch die Ecken reingetreten hat. Letztendlich waren die auch nicht massiv so gefährlich. Also wenn ich da noch an Zeiten denke, in selige Zeiten, wo dann noch Naldo in der Mitte stand, da waren das ja Waffen, was man da an Standardsituationen hatte letztendlich. Ne? Ja, ja, gut, über Naldo brauchen wir im Moment ja nicht sprechen. Der ist ja sowieso ab der 92. erst aktiv, wie man das in der Bundesliga im Moment so sehen kann. Aber nein, was ich, also nochmal kurz, um das Thema Arnold aufzugreifen, Thema Ecken, da wünsche ich mir auch wieder jemanden, ja, von den erfahreneren Leuten im Team, sei es ein Guila Vogie oder sei es ein Gomez, die dann auch mal zu ihm hingehen, ihm auf die Schulter klopfen und sagen, Arnold, das wird heute nichts mehr mit dir, mit deinen Ecken. Also spätestens nach der 5., 6. Ecke sollte da jemand auch mal aktiv werden und sagen, okay, das passt so nicht, oder zum Trainer gehen. Da wünsche ich mir einfach auch unter den Spielern ein bisschen mehr Aktivität, aber ja, wollen wir mal so ein bisschen auf die Rückrunde hoffen, dass das da vielleicht ja dann noch kommt oder dass wir die Standards jetzt dann in Daniel, du hast das, also sehe ich genauso wie du. Du hast gerade auch das Thema Mentalität ja auch angesprochen gehabt, ne? Jetzt gab es nach dem Nürnberg-Spiel ein Zitat von Olaf Rebbe, der gesagt hat, das Spiel, also erstmal hat er sich gefreut, dass wir eine Runde weitergekommen sind und so. Und das war eine Reaktion der Spieler auf die indiskutable Leistung in Köln. Also das, was man auch immer sozusagen diskutiert wird und was offensichtlich ganz viele Fans auch so gesehen haben, in diese Kerbe überraschenderweise, weil es hier von verantwortlicher Seite auch gerne mal anders geäußert wird oder ein bisschen relativierender, ist jetzt doch die Leistung in Köln so bewertet worden, wie es jetzt auch von Fanseite bewertet worden ist, von verantwortlicher Seite. Ja, überrascht dich das oder würdest du sagen, das müsste man nochmal, da schwingt nochmal was ganz anderes mit bei dieser Botschaft? Nein, also mich überrascht da nichts. Also wer das Spiel gesehen hat, und ich war ja nun auch mal das erste Mal auswärts diese Saison live im Stadion und habe mir das dann mal angeguckt, und da sieht man ja gelegentlich auch ein paar andere Szenen dann als dann der TV-Zuschauer. Das war nichts, also da brauchen wir auch nichts schönreden. Gut, dass das jetzt eine Trotzreaktion in Nürnberg gewesen sein soll, weiß ich auch noch nicht. Also viel, viel mehr war da jetzt ja auch nicht zu sehen. Gut, am Ende haben wir gewonnen, aber ich kann da wieder nur auf die Mentalität zurückgehen und sagen, da passt es jetzt kurz vor der Winterpause nicht. Vielleicht wollten die Spieler auch schnell in die Winterpause, haben sich das dann mit 120 Minuten versüßt, das Ganze. Aber weil es so schön ist. Ja, weil es bei dem Wetter natürlich auch immer toll ist, da nochmal über den Platz zu jodeln. Aber also klar, als Rebbe, ja, kann man da im Endeffekt nichts anderes sagen. Von Trotzreaktion, ja, bin ich weit weg, aber ja. Ja, weiß nicht, wie seht ihr das? Also, ja, sag mal ruhig. Genau, ich bin da komplett bei dir. Ich weiß nicht, was für ein Spiel er gesehen hat, aber eine Reaktion war das für mich nicht. Ich bin auch so ein bisschen der Meinung, hätten wir gestern bei einem Erstligisten gespielt, wären wir rausgeflogen. Und das egal bei welchem, weil für mich war halt echt der Faktor, dass Nürnberg ab der 70., 80. Minute vollkommen platt war der einfach sowas von entscheidend, da wir dann halt so eben die Verlängerung entscheiden konnten und halt am Ende des Spiels unsere besten Chancen noch hatten in der regulären Spielzeit. Also da natürlich muss er sowas sagen, klar, da gebe ich dir recht, aber da frage ich mich schon wieder, was er da für eine Reaktion gesehen haben soll. Also ich habe da jedenfalls keine gesehen. Ich will gar nicht so sehr, und da würde ich die Frage gerne auch nochmal an Dennis weiterreichen, mir geht es gar nicht so sehr, dass er quasi die Reaktion gesehen hat, sondern dass er die Leistung in Köln als indiskutabel bewertet hat, was ja schon vom Sprachgebrauch her, also kurz vorm in die Kabine gehen und alles zusammenschreien ist. Glaubst du, dass Olaf Rebbe das genau so beabsichtigt hat in die Richtung, dass man da auch nochmal Druck aufbaut auf die Mannschaft, und müsste er vielleicht auch nochmal einen härteren Ton anschlagen, weil, und da leite ich dann mal geschmeidig über auf die Bundesliga und das Ergebnis, was wir zur Halbzeit haben, nämlich mit 19 Punkten irgendwie Platz 12, da kann ja keiner zufrieden sein. Also müssten da die Zügel nicht angezogen werden, und tut er das eventuell mit solchen Äußerungen dann auch, Dennis? Ich denke schon. Also einerseits ist es natürlich auch eine Öffentlichkeitsgeschichte. Du kannst dieses Spiel musst du sozusagen als Verantwortlicher verteufeln oder halt genau das machen, was er gesagt hat, weil alles andere wäre halt lächerlich, auch wenn das nicht heißt, dass es das bei uns nicht auch schon gegeben hätte, dass solche Spiele gute Ansätze bringen. Das hat er zum Glück nicht gemacht. Er hat das halt genau richtig eingeordnet, weil das war's. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, am 1.10. habe ich getwittert, dass es schade für Köln ist, dass sie erst am 17. Spieltag auf uns treffen. Und wenn ich geahnt hätte, dass ich da schon wusste, dass sie bis dahin warten, hätte ich... Du bist auch Geld so ein Klugscheißer, ne? Kann das... Ach so, ich dachte, du folgst mir. Ich dachte, das wäre klar. Nee, genau das. Und wie gesagt, da muss er halt dann einmal, also das war eine Situation, wo er genau das machen muss. Ich denke, die Aussage wird aber auch mit Martin Schmidt abgesprochen sein. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass man halt einfach mal geguckt hat, können wir das machen? Wahrscheinlich hätte er sich anders ausgedrückt, wenn das Spiel gegen Nürnberg verloren gegangen wäre. Ich glaube, dann wäre das wieder anders. Da wäre, glaube ich, Feuer unterm Dach gewesen. Ich glaube, hätte auch nicht nur Herr Rebbe was gesagt in dem Zusammenhang. Ja, das stimmt absolut. Und zwar völlig zu Recht. Aber so, also ich glaube, es ging auch darum, dass er jetzt einerseits zwar mit einem positiven Gefühl rausgehen wollte, dass man sagen konnte, wir haben hier eine Reaktion gezeigt, das ist ja ein positives Ding, aber gleichzeitig nochmal der Hinweis, es ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Das Spiel davor war richtig schlimm. Wir haben gegen die schlechteste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte, ich glaube, das ist richtig zu diesem Zeitpunkt, als erste Mannschaft verloren, das geht nicht, das ist weder unser Anspruch noch unser Selbstbewusstsein ist nicht so, dass wir sagen, ach, das kann ja mal passieren, sondern das ist einfach, ja, es ist eine Frechheit, wenn man sich das angeguckt hat, wie das lief und wie verunsichert und wie jung diese Kölner Mannschaft war. Und was mich am meisten gewundert hat, ist, dass der Kommentator in diesem Spiel erzählt hat, wie groß bei uns die Verletzungssorgen sind. Das fand ich sehr, sehr schön. So in Köln fahren anderthalb Bundesligamannschaften aus und bei uns sind auch welche ausgefallen, das stimmt, aber es war halt lächerlich in dieser Kombination. Ja. Aber sag mal, Niklas. Feuer unterm Dach ist genau das, was uns seit längerem fehlt, um mal den Bogen zu spannen. Also wenn ich mal an Magath-Zeiten zurückdenke, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Herr Magath in der Halbzeitpause das öftere mal ausgeflippt ist, weil wir hatten sehr, sehr viele Spiele unter der Magath-Ära, wo wir mit 0:0 zum Beispiel oder 0:1 in die Pause gegangen sind und wir das Spiel dann am Ende mit 3:0, 4:0 gewonnen haben. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da in der Kabine ordentlich geknallt hat und genau das hätte halt am Samstag in Köln auch gefehlt, weil die erste Halbzeit, haben sie Glück gehabt, dass sie noch nicht mit einem Gegentor in die Halbzeitpause gegangen sind und hätte da richtig Feuer gemacht, dann, ich glaube, dann wäre die Leistung auch früher gekommen und nicht gut, erst weißt in der du ja nicht. Minute. Weißt du ja nicht, vielleicht ist das ja passiert in der Kabine und die Mannschaft hat sich so erschrocken, dass dann nichts kam in der zweiten Halbzeit. Kann ja auch sein. Wenn ich mir Schmidt und Rebbe angucke, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Gut, dann leite ich das mal so weiter an Daniel und zwar ein bisschen konstruktiv nach vorne gerichtet. Wir haben eine unwahrscheinliche Anzahl wechselhafter Auftritte hingelegt. Gerade jetzt auch zum Schluss, wo Licht und Schatten dabei war, wurde Gladbach wegfiedelst, wurde hinterher Leipzig an die Wand spielst, egal was da jetzt für Gründe dann auch vorgelegen haben. Dann hast du so einen Grottenkick wie gegen den HSV, unterirdisch gegen Köln. Was muss denn Martin Schmidt jetzt machen, konkret? Wo muss er ansetzen, damit diese Wechselhaftigkeit weggeht? Ja gut, also erstmal muss man ja auch ihm zugutehalten, dass seit seinem Wechsel oder seit seinem Amtsantritt natürlich auch schon einiges jetzt bewegt wurde durch alleine seine Fähigkeit erstmal ja mit den Medienvertretern zu sprechen. Ich finde, er macht da schon immer einen sehr guten Eindruck. Wenn er denn was sagt, dann hat das schon meiner Meinung nach Hand und Fuß. Wir sehen es natürlich auch auf dem Platz. Wir stehen eigentlich defensiv meiner Meinung nach schon gut, haben natürlich auch ein gutes Angebot an Innenverteidigern im Moment in unserem Kader. Offensiv kann es natürlich eigentlich nur über schnelle Außenbahnspieler gehen, dass wir dann unsere Mittelstürmer dann natürlich auch bedienen. Ja, also ich erwarte da noch einiges, vor allem mit einer jetzt doch leider kleineren Vorbereitung, die er nur hat, hätte man ihm natürlich schon die Chance gegeben, ab Sommer das Team zu übernehmen und so weiter, hätte das Ganze vielleicht auch anders aussehen können, ist aber nicht so, also ja, wäre Fahrradkette oder wie man das so sagt. Ne? Ich komme abkassieren. Ja, kannst du gerne machen, das ist gar kein Problem. Aber also was mir einfach wieder Spaß macht, ist jetzt seit diesen anderthalb, zwei Jahren auch die letzten Tage von Dieter Hecking, dann ja, Valerian Ismael und auch unter Jonker war es teilweise kein Fußball mehr. Es wurde nicht situativ aufgestellt, nicht dem Gegner angepasst. Wir haben eine Grütze zusammengespielt. Das ist teilweise wirklich, also es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht, den VfL Fußball spielen zu sehen. Und das hat Martin Schmidt in kürzester Zeit soweit hinbekommen. Er hat es auch geschafft, die Davi und Mali auf dem Platz, teilweise nicht in jedem Spiel, da gab es auch wieder Ausreißer, auf den Platz zu stellen und unsere Außenprobleme so zu kaschieren, dass unser Spiel deutlich effektiver wurde und auch ansehnlicher. Und ich denke, darauf kann man aufbauen. Und dann müssen wir mal schauen, was so in der Rückrunde dann noch möglich ist. Das Problem da ist aber, dass die letzten vier Spiele waren halt genau wieder so eine Grottenkicks wie unter Hacking, Ismael und Jonker. Und wenn du hier ansprichst, dass sich das geändert hat, ja klar, gegen Gladbach beispielsweise sah das ziemlich vernünftig aus und auch in anderen Spielen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die letzte Tendenz nehme, die letzten vier Spiele, da war halt wieder nichts. Einfach gar nichts. Dennis, deine Meinung auch? Gar nichts finde ich nicht. Also ich finde tatsächlich auch, dass auch in diesen miesen Spielen, die völlig unansehnlich waren, ich hatte trotzdem das ein strukturierteres, mieses Gefühl als bei Ismael zum Beispiel. Was ist ein strukturiertes, mieses Gefühl? Schön. Ja, habe ich auch jeden Morgen. Dann solltest du zum Arzt gehen. Nein, aber ich fand tatsächlich, also auch wenn das, wie gesagt, das Spiel gegen Köln ist halt so ein Klassiker eigentlich. Das war scheiße und es fühlte sich, also das war tatsächlich das ismaelischste Spiel, das wir seit langem gespielt haben. Aber drumherum, auch das gegen Leipzig, das war nicht gut. Das Hamburg-Spiel, muss ich gestehen, habe ich gar nicht gesehen. Das war vielleicht auch ganz gut so. Sei froh. Du hast nichts verpasst. Alles genau. Gut. Ich fand's super. Oder, also ich habe halt nur ausschnittweise geguckt, weil ich mit Freunden Konferenz gucken musste, aber nichtsdestotrotz wirkte das halt auch relativ mau. Ja. Es kam mir aber trotzdem kein Land gesehen. Okay, dann wird meine These langsam etwas dünn, aber ich fühlte mich trotzdem. Es ist vollkommen trotzdem, also es geht ja, wir reden ja hier über ganz viel über Bauchgefühl, ja, also ja, eben, die unterschiedlichen Eindrücke, die kann man ja haben, die kann man ja ausdiskutieren, was das angeht, ne? Ganz genau. Ich glaube, das hast du auch schon gemacht, aber ich würde gerne dann nochmal überleiten und Daniel da mal fragen, weil du dich da sehr viel mit beschäftigst. Jetzt hat Martin Schmidt gesagt, er vertraut der Mannschaft, er vertraut dem Kader und man wird keine großartigen Sachen machen jetzt in der Winterpause. Wenn jetzt das Transferfenster öffnet, muss denn überhaupt was passieren aus deiner Sicht? Muss der VfL was machen? Ja, natürlich muss der VfL was machen. Er hätte normalerweise auch schon im Sommer was machen müssen. Aber haben wir ja nicht getan. Ich sag mal, wir haben vor anderthalb Jahren haben wir einen Josip Brekalo abgegeben, mit einer Kaufoption an den VfB Stuttgart. Wenn man den Medienberichten jetzt Glauben schenken darf, dann wird er ab Januar wieder für uns spielen, also ein halbes Jahr früher als eigentlich abgemacht. Hätten somit schon mal einen Außenbahnspieler, der sowohl links als auch rechts spielen kann. Und genau da sehe ich eigentlich auch unser Problem und worüber wir auch schon gesprochen haben. Wir haben keine schnellen Außenbahnspieler, die wirklich mal das 1-gegen-1 suchen. Das ist ein Kuba bei weitem leider nicht mehr. Da müssen wir auch mal schauen, was mit seinem Rücken soweit los ist. Also auf Außen benötigen wir Spieler und die Aussagen, die da ein Rebbe tätigt und auch ein Schmidt. Klar, Schmidt ist ja fast das schwächste Glied, würde ich fast sagen, da in dem Management-Sektor. Der muss damit leben, was am Ende natürlich auch ein Olaf Rebbe ihm dann auch zur Verfügung stellt. Und meiner Meinung nach ist das erstmal nur Taktik, um nicht den ganz heißen Markt, den überhitzten Markt dann auch gleich zu sprengen. Aber ich gehe davon aus, dass wir da auf jeden Fall nochmal aktiv werden, wenn sich die Möglichkeit natürlich ergibt, da nochmal einen gescheiten Spieler irgendwo herzuholen. Aber natürlich auch Abgänge. Hast du da wen im Auge? Hast du da wen im Auge? Also es gibt ja die verschiedensten Spieler, sei es in Portugal oder in Holland oder in Belgien. Wo Südafrika, man Tunesien, Malaysia, auch alles schöne Länder, ja. Alles natürlich, klar, schöne Länder, vor allem auch wettertechnisch deutlich besser als in Deutschland. Deshalb müsste man da auch mal schauen, ob man im Winter da den einen oder anderen überhaupt loseisen könnte. Nein, also ich glaube, unser Scouting wird da schon den einen oder anderen noch im Blick haben. Unser Scouting. wäre ich, darüber müsste ich mich jetzt auch nicht äußern, ist vollkommen in Ordnung, dass sich das in einem halben Jahr dann, wenn der Vertrag von Littbarski ausläuft, vielleicht ändert. Aber das wäre jetzt ein zu großes Thema, was wir anschneiden könnten. Nein, wir müssen da mal schauen, was so möglich ist, aber auch, wer von uns noch verlassen wird. Und dann, denke ich mal, wird man da auf jeden Fall nochmal reagieren. Aber dass wir jetzt im Winter gar nichts machen, ja, das wäre nicht mein VfL. Niklas, du hast so ein bisschen aufgelacht gerade beim Thema Scouting. Behalt dir mal den Gedanken und kannst ihn gerne damit einbauen. Aber zunächst die Sache aufgegriffen. Sollte Brekalo zurückkommen aus Stuttgart, jetzt schon im Winter, hilft er uns tatsächlich weiter, wie Daniel sagt? Das ist eine gute Frage. Ich bin der Meinung, Brekalo alleine würde nicht reichen. Weil, also jetzt bei allem Respekt, wenn ein Brekalo es nicht schafft, beim VfB Stuttgart auf viele Einsatzzeiten zu kommen, glaube ich nicht so sehr, dass er für uns der große Heilsbringer werden wird. Weshalb wir auf jeden Fall mindestens einen zweiten Flügelspieler brauchen werden, der mindestens 23 Jahre alt ist, also der schon ein bisschen gestandener ist als Brekalo. Und dann müssen wir halt einfach mal gucken, ob wir noch wen abgeben, wen verleihen. Jetzt ist schon wieder hier das im Gespräch, dass Ente vielleicht nach Frankreich zurückgehen würde. Ich sage mal so, ich würde ihm jetzt nicht so wirklich hinterherweinen. Er ist jetzt seit einem Jahr hier, aber noch nicht wirklich angekommen. Und so langsam ist dann auch der Geduldsfaden zu Ende bei ihm, bei mir. Weshalb, wenn man das jetzt mal weiterspannt und man weiterdenkt, dass Brekalo kommt und Entep geht, dann ist man wieder bei plus minus null, dann hat man wieder genauso gleich viele Außenbahnspieler wie vorher. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall mindestens noch einen weiteren. Auf den anderen Positionen würde ich gar nicht so viel machen. Man muss mal gucken, wie sich der Itter schlägt, also besser gesagt, was mit dem ist, weshalb der die letzten Spiele gar nicht mehr so dabei war. Aber sonst sehe ich auf der Linksverteidiger-Position nicht so den Bedarf, weil der Tisserand das auf jeden Fall auch deutlich besser gemacht hat als der William. In Verteidigung müssen wir sowieso nicht sprechen. Und defensives Mittelfeld auch nicht und Sturm auch nicht. Da müsste man gegebenenfalls vielleicht sogar einen verleihen, also entweder Di Mata oder Osimhen noch verleihen. Aber das größte Problem ist halt nach wie vor die Außenbahn. Und da sollte das Hauptaugenmerk liegen. Dennis, Niklas hat jetzt quasi vorgelegt, dass, also ich gehe mal davon aus, dass du in Sachen Außenbahn auch keinen Widerspruch hast, was das angeht. Aber welche Spieler sollten denn den Verein noch verlassen? Sollten überhaupt noch welche gehen? Puh, das ist schwer. Also erstmal, nee, Außenbahn sicher, da brauchen wir Leute. Ich will Divock da nicht mehr rum. Laufen sehen, weil das einfach nicht das ist, was er kann. Das ist immer wieder traurig zu sehen, wie verloren der wirkt auf dem Flügel. Das finde ich nicht gut, da müssen Leute ran. Leute, die den Verein verlassen sollen. Ich muss mal auf meine Kaderliste gucken, ob mir jemand einfällt spontan, aber ich glaube eigentlich passt das so. Niklas hat ja ein paar gesagt, also Di Mata und Tepp wäre eine Möglichkeit, Osimhen verleihen. So, ja, Osimhen verleihen, da bin ich dabei. Das täte ihm, glaube ich, ganz gut. Marta auch verleihen, also genau. Kein Verkauf. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, haben wir ja erst verpflichtet. Das wäre jetzt ja Blödsinn, den ein halbes Jahr wieder später wieder zu verkaufen quasi. Ne? Ja, genau. Nee, aber sonst, so Leute, die uns verlassen sollen, wie gesagt, ein paar verleihen könnte man machen. Aber sonst finde ich den Kader tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, uns fehlen die schnellen Außen, die das, was uns beim Tepp versprochen wurde, auch können. Und ich finde, dann steht der Kader. Also dann ist das ein Kader, mit dem wir wirklich entspannt in die Rückrunde gucken können. Ja, das Hauptaugenmerk ist halt echt die vier in der Offensive. Jedes Mal, wenn wir ein Spiel haben, dann sagt der Sky-Kommentator hier, Mali, Didavi, Origi und Gomez, das sieht auf dem Papier so gut aus. Aber ist klar, dass die nichts hinbekommen, weil zwei der vier Spieler halt auf Position spielen, wo sie einfach nicht hingehören. Und für mich ist es dann quasi halt auch selbstverständlich, dass die anderen beiden Spielern, die zwar auf ihrer Position spielen, aber halt nicht das Volle aus ihrer Position ausschöpfen können, eben weil das, was ich vorhin angesprochen hatte, dem Gomez die Flanken fehlen beispielsweise. Und da muss ich mich dann schon mal wieder so ein bisschen hinterfragen als Rebbe, wenn wir sehr viele Spieler haben, die auf Position spielen, auf die sie gar nicht gehören. Und das sollten wir schleunigst unterlassen. Das ist gar nicht gut für uns. Und ich habe das am Anfang habe ich das halt auch sehr zweifelhaft gesehen, dass Tisserand auf der Linksverteidigerposition spielt, was ich nach wie vor halt auch nicht gut finde, weil er da einfach nicht hingehört. Er hat seine Sache nicht schlecht gemacht, aber er bringt halt auch nicht die Flanken, die man sich von dem Linksverteidiger erwartet, was halt einfach schade ist. Ja, da sind wir wieder beim Thema Linksverteidiger mit dem rechten Fuß. Also, ja, ist natürlich immer schwierig, das Ganze so. Er hat in Monaco früher gespielt als Linksverteidiger, als junger Linksverteidiger. Er hat die gewisse Technik, er kann auch Übersteiger. Ja, zwar noch nicht so wie unser Kollege Draxler früher, das war ja eine Augenweide, aber er macht's trotzdem relativ gut. Ja, klar, bei Inter muss man schauen, wie es jetzt läuft. Er hat teilweise Symptome, finde ich, wie Jannes Horn damals, ist mal wieder krank, verletzt sich, kriegt eine Risswunde, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, im Trainingslager. Fällt dann aus, ist eigentlich relativ dicht am Kader dran. Ja, kleines Sorgenkind würde ich das Ganze mal nennen. Ja. Aber er ist halt auch erst 18, ne? Er wird jetzt im Januar, glaube ich, 19. Ja. Aber also man kann auch nicht erwarten, dass uns da ein 18-Jähriger und 19-Jähriger den Arsch rettet auf der Position. Ja, aber ich denke, wir sind uns trotzdem alle einig, dass er unsere Hoffnung da ist. Ich denke, das hat sich Reppe halt auch im Sommer gedacht, als er Jannes Horn abgegeben hat, dass der Itter da unsere Hoffnung ist für die Linksverteidigerposition. Und er braucht halt die Spielpraxis. Und wir machen uns, glaube ich, nichts vor, wenn ich sage, dass die Saison mehr oder minder hoffentlich eine Übergangssaison wird, die halt durchwachsen ist und hoffentlich im Mittelfeld endet. Und das ist eigentlich genau eine richtige Saison, um Talente ranzuführen und zum Beispiel halt auch einen Itter ranzuführen. Aber wenn ich das Thema Transferfenster, was uns jetzt bevorsteht, wenn ich da mal einen Strich drunter mache, Einigkeit bei euch dreien, es muss noch was passieren und wir können nicht eigentlich guten Gewissens oder maximal guten Gewissens mit demselben Kader in die Rückrunde marschieren. Ja. Stimmt. Kommt da, ist das auch noch. Joa. Ja, doch, ist in Ordnung, ist in Ordnung, klar. Ja, müssen wir machen. Alles klar. Dann hatte der Niklas im Vorfeld noch ein Thema reingegeben, was ja den VfL-Fan an sich auch schon etwas umgetrieben hat in dieser Saison, nämlich das Thema Videoschiri. Niklas, was brennt dir denn da massivst auf den Nägeln oder unter oder wie du es auch bezeichnen möchtest? Ja, das ist tagesaktuell fast. Also gestern habe ich eine Meldung gelesen, dass der IFAB, glaube ich... Musst du noch sagen, was das ist für die Zuhörer, die da nicht so ganz firm sind? Oh, ich denke, das ist irgendein Fußballgericht. Ganz genau weiß ich das selber nicht. Das ist das International Board, was da, glaube ich, die Regeln da festlegt und sagt, genau. was sich da ändert und was nicht. Genau, und zwar haben die festgelegt, dass die Videobeweisszenen eben nicht auf dem Bildschirm gezeigt werden dürfen, weil die meisten Zuschauer und lustigerweise auch Kommentatoren sich gar nicht so sehr mit den Regeln auskennen, weshalb das nichts bringen würde. Ich würde da ansetzen, und zwar bei der NFL. In der NFL in den USA, bei American Football, funktioniert das seit Jahren, dass der Hauptschiedsrichter neben seiner Kommunikation mit seinen anderen Schiedsrichterkollegen auch eine Funktion hat, oft über das ganze Stadionmikrofon zu sprechen. Und das ist für mich eine Funktion, die es in Deutschland geben muss. Dann kann der Schiedsrichter kurz in 10 Sekunden kurz und prägnant sagen, warum, wieso, was Sache ist. So ich muss ja Regelunterricht. Ja, genau. Das ist halt in den USA, beim Football ist das genauso und das funktioniert halt 1A und das verstehe ich nicht, warum das bei uns in Deutschland noch nicht diskutiert wurde. Weil, wenn ich jetzt beispielsweise mal an einen Stadionbesucher denke, ich wohne jetzt nicht mehr in Wolfsburg und gucke halt deswegen sehr oft Sky und mein Bruder war beispielsweise beim Hertha-Spiel und da hat er mich. Der wusste gar nichts hinterher wahrscheinlich. Genau. Der hat mich bei beiden Szenen gefragt, was jetzt Sache war, weil er hat es einfach nicht gesehen und das hat halt niemand gesagt. Und das kann es halt nicht sein. Da müssen die Zuschauer einfach aufgeklärt werden. Und der zweite Punkt ist natürlich bei uns als Wolfsburger vor allem, wann der Videoassistent einschreitet und wann nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise an unser Spiel in Augsburg denke, da hat der Merck völlig zu Recht gesagt, dass der Videoassistent da gar nicht eingreifen darf. Und dann, wenn man das weiterführt, haben wir halt das Spiel mehr oder minder auch deswegen verloren, weil wir halt in der 10. eine rote Karte gekriegt haben. Das ist einfach brutal schwer. Natürlich haben die es mit 10 Mann auch total schlecht gemacht, aber ich glaube trotzdem, dass das Spiel mit 11 Mann total anders gelaufen wäre. Wie sehen das die anderen, Dennis? Vorbild NFL? Das stelle ich mir gut vor. Elfmeter Schalke, weil Helmut Krug das gesagt hat. Ja, genau. Ja, vom Prinzip eine gute Idee. Ich weiß noch nicht, wie praktikabel das ist, weil ich glaube, also er müsste viel zu viel erklären, glaube ich. Weil, wenn er dann sagt, ja, ich habe da gesehen, der hat den da berührt und das könnte reichen, und aber ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt, ist dann doch nicht. Football ist eindeutiger. Deswegen ja, also ist da, Holding ich, Number 55, 15-Yard-Penalty, first down. So es würde doch auch vollkommen reichen, wenn ich jetzt beispielsweise an das Hertha-Spiel denke. Das erste Tor wurde ja genommen, weil Gomez im Abseits war und eingeschritten hat. Dann würde doch vollkommen reichen, wenn er kurz prägnant sagt, Spieler mit der Nummer 33 hat eingegriffen und stand vorher im Abseits, deswegen Abseits und kein Tor. Das sind fünf Sekunden und fertig aus. Exakt, bei solchen Sachen ist es kein Problem. Aber das ist dann halt genau die Sachen, wo es dann kompliziert wird, werden die, wo er dann da steht und erstmal so einen 12-minütigen Monolog halten muss. So, ja, nee, Maxi Arnold, also der hat ihn schon getroffen, aber eigentlich habe ich erst gedacht, nee, ist nicht so schlimm. Aber dann habe ich nämlich gesehen, und mein Kollege aus Köln hat erzählt, das wird dann, ich glaube, Fußball ist tatsächlich zu komplex, deswegen nutzt Doping auch nichts. Nein, machen wir das was nicht auch noch auf. Also, aber, das erzähl mal Putin. Aber Daniel, wie siehst du das? Könntest du da dich auch mit anfreunden, dass wir uns da entsprechend noch mal weiterentwickeln, was den Videobeweis angeht, und dass wir noch mal ein bisschen mehr nachjustieren müssen? Ja, wir müssen uns auf jeden Fall weiterentwickeln in diesem Thema. Klar, es ist jetzt ein halbes Jahr in der Testphase. Viel Negatives kommt raus. Wir sollten ja eigentlich nicht mehr so viel drüber diskutieren. Diskutieren komischerweise trotzdem, eigentlich noch mehr darüber, über die gesamten Szenen. Was natürlich auch immer wieder interessant ist. Aber es muss eine klare Kommunikation geben, vor allem für die Fans im Stadion, wenn man da steht und nicht weiß, was Sache ist und das Ganze dann nur über WhatsApp oder das Handy dann erfährt, ist das natürlich suboptimal. Ich denke, da wird man sich jetzt auch im Winter nochmal zusammensetzen und was Gescheites auf die Beine stellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so, wie es jetzt bisher war, in die Rückrunde gehen. Klar, der IFAB hat das jetzt beschlossen. Ich kann damit leben, dass da keine Szenen auf der Videoleinwand gezeigt werden, so wie es bei der WM ja gelegentlich immer der Fall ist, dass da das ganze Spiel noch gezeigt wird. Kann ich mit leben, aber es muss kurze und prägnante Äußerungen des Schiedsrichters geben, warum er eine Entscheidung getroffen hat, wenn er denn schon den Videoschiedsrichter hinzuzieht. Und das war bisher nicht der Fall und da hoffe ich eigentlich drauf, dass das jetzt kommt. Gut, alle Meinungen nochmal zum Videoschiri abgegeben. Ich würde euch bitten, zum Schluss noch, und das möglichst kurz, euren Ausblick, was die Saison und den weiteren Saisonverlauf des VfL Wolfsburg angeht, abzugeben. Und wir starten bei Niklas. Also die Rückrunde wird genauso schwer werden wie die Hinrunde. Ich erwarte kein Glanz von unserer Mannschaft. Wir müssen natürlich das Transferfenster abwarten. Je nachdem, wie gut oder nicht so gut das für uns ausfällt, ist meine Erwartung an die Rückrunde natürlich besser oder halt schlechter. Aber wir haben halt auch wieder einen sehr schwierigen Start mit auswärts Dortmund, zu Hause Frankfurt, die total auswärts stark sind, und dann wieder in Hannover. Also ich sag mal so, es würde mich nicht verwundern, wenn da kein Sieg bei rumspringen würde. Und dann sieht das schon wieder ganz, ganz duster aus, vor allem weil in den letzten Spielen der Hinrunde die Mannschaften im Keller sehr, sehr viel aufgeholt haben. Aber nichtsdestotrotz bin ich so oder so zuversichtlich, dass wenn Martin Schmidt jetzt die Wintervorbereitung komplett nutzen kann, dass er die guten Eindrücke aus der Hinrunde nutzen kann und in der Rückrunde eine deutlich bessere Mannschaft auf den Platz bringen kann, die dann hoffentlich für uns alle gute Erfolge einfahren kann. Daniel, deine Meinung, Aussichten für die Rückrunde? Ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall mehr als unsere bisherigen 3 Siege in der Rückrunde holen. Gegen wen wage ich jetzt nicht, das Ganze zu voraussehen. Aber ich denke auch so wie Niklas das schon gesagt hat, also wir sollten nochmal die Transferphase abwarten bis zum 31. Januar, was da nochmal passiert, Ab- und Zugänge, was Rebbe da aus der Hosentasche nochmal zaubert. Und dann mit etwas Glück wird es ein einstelliger Tabellenplatz, 8., 9. vielleicht, da wir immer noch nicht so weit weg sind. Aber so ganz von den Abstiegsrängen glaube ich nicht, dass wir uns da jetzt erstmal lösen können, weil immer mal wieder die anderen Gegner auch punkten werden. Die Liga ist zu ausgeglichen, außer die Bayern im Endeffekt, die weg sind. Wird es weiterhin eine schwierige Saison, aber mit Schmidt als Trainer bin ich dennoch zuversichtlich, dass wir da noch die ein oder anderen guten Spiele sehen werden, die dann nicht unentschieden ausgehen, sondern am Ende natürlich auch 3 Punkte mit sich bringen. Dennis, abschließend dein Ausblick? Ja, ich kann mich da fast nur anschließen. Ich bin mir sicher, mit der Saisonvorbereitung, beziehungsweise der Rückrundenvorbereitung von Herrn Schmidt, wird das auf jeden Fall, kann er, glaube ich, noch mehr umsetzen von dem, was er von der Mannschaft sehen will. Ich glaube, unser Team wird sich dann noch mal ein bisschen mehr zusammenraufen. Ich glaube, dass wir viele Spiele, die wir in der Hinrunde ganz knapp nur unentschieden gespielt haben oder wo einfach Pech dabei war, man sagt ja immer, das gleicht sich im Laufe einer Saison aus und darauf hoffe ich einfach. Und dann, ja, denke ich auch, dass wir es wird eine harte Rückrunde, es wird eine spannende Rückrunde, aber ich glaube, dass wir nach unten uns früher oder später nicht mehr umgucken müssen und, ich sag mal, gegen Ende ruhig ins Ziel schippern können. Jawohl, ruhig ins Ziel geschippert sind wir auch mit diesem Fan-Talk im Wölferadio, die sogenannte Weihnachtsfeier. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen. Das ist einmal der Niklas gewesen, bekannt auch bei Twitter als CapWill45. Jupp, vielen Dank. Der Dennis, bekannt als Woptikal. Ja, danke auch. Und der Daniel, bekannt als Käsdorfer25. Ja, danke schön. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Frohe Weihnachten, frohen guten Rutsch und für uns eine gute Rückrunde. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Weihnachtsfeier in Braunschweig. Der Weihnachtsmann kommt und sagt zu den Gästen: Wer mein kurzes Gedicht aufsagt, bekommt ein kleines Geschenk. Wer ein langes Gedicht aufsagt, bekommt ein großes Geschenk. Kommt der Erste an und stammelt: In den Farben Blau und Gelb, sagt der Weihnachtsmann. Ja, wer mich verarschen will, kriegt gar nichts. Ja, und damit neigt sich die kleine Weihnachtsfeier hier im Wölferadio schon fast wieder dem Ende zu. Wir haben selbstgebackene Kekse gegessen, Glühwein getrunken, nette Gäste da. Was haben wir noch nicht gemacht? Weihnachtslieder gesungen, glaube ich, haben wir noch nicht gemacht. Und rein zufällig sind mir da ein paar eingefallen. Kommst du, Hirte, wann schießt du ein Tor? Warst doch in Nürnberg mal wieder kurz davor. Süßer die Wock lässt es klingen. 1, 2, 3, 4 Mal waren's schon. Doch das geht 1000 Mal besser. Dribbelst dich um deinen Lohn. Felix Navidad, Felix Navidad, Felix Navidad, der uns mal wenig gekostet hat. Alle Jahre wieder bleibt er verletzungsfrei. Hat die schönsten Haare und macht die Dinger rein. Scheiße, Relegation. Das hatten wir schon. Drum holt euch die Punkte recht bald. Sonst braucht der Lenny Gewalt. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Oder ihr habt euch richtig fremdgeschämt. Das ist auch okay. Ja, in diesem Sinne möchte ich gerne, oh nee, der Satz kommt ja gleich erst. Also, ich wollte mich bedanken für das Jahr mit euch, dass ihr, ja, für mich unvergesslich gestaltet habt, die ganzen VfL-Fans, gar keine Frage, da ist so viel passiert und wir haben so viel durchgemacht und wir haben so viel zusammen gefeiert, gelacht, geweint, ich weiß gar nicht, was man da alles sagen soll, aber auf alle Fälle ist es ein ganz, ganz besonderes Jahr gewesen, dieses 2017, und wir haben ja 20 Jahre Bundesliga gehabt, wir haben einen tollen Fanfilm gehabt, nochmal vielen Dank an alle, die da geholfen haben und ja, ihr merkt schon, ich habe schon ein Kloß im Hals, bevor ich jetzt hier anfange rumzuweinen, wie ein Braunschweiger mit nassen Schuhen oder so. Nein, Spaß beiseite. Lasst es uns zu Ende bringen. Ich danke euch für eure Treue, dass ihr alle mal zugehört und eingeschaltet habt beim Wölfe Radio. Nächstes Jahr stehen wieder einige spannende Dinge bevor. Das kann ich jetzt schon soweit verraten. Und mich werdet ihr auch nicht los. Schreibt mir wie immer, wenn ihr was zu Kamellen habt, wenn ihr was zu erzählen habt zur Sendung, wenn ihr gerne was loswerden möchtet. Oder schickt auch an die Wölfe Radio Hotline 0157 890 70123 so eine schöne WhatsApp-Sprachnachricht. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen am Glühwein nuckeln. Ach nee, den gibt es ja nicht, gibt ja nur rum. Und dann würde ich sagen, beschließen wir das Ganze hier. Frohes Fest für euch, guten Rutsch. Wer nach Marbella fährt, viel Spaß. Und begleitet die Mannschaft, macht sie richtig fit, dass sie gut rauskommt in der Winterpause oder aus der Winterpause. Und dann, ja, zum letzten Mal in diesem Jahr, bleibt geschmeidig, denkt dran, VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.